Es gab mal eine Zeit in einem wundervollen Land, da waren diese Schweine völlig unbekannt. Ein paar von ihnen kamen eines schönen Tags daher, seitdem vermehren sie sich hemmungslos und werden immer mehr. Wirklich niemand kennt heute noch ihre genaue Zahl, und ehrlich gesagt ist das auch scheißegal, denn es gibt keinen, der über sie meckert und stöhnt, und selbst ich hab mich schon längst an sie gewöhnt. Schweine! Diese Schweine! Wir singen Schweine! Diese Schweine! Gern gesehen und lungern nie herum, deshalb will man ihnen noch nichts Böses tun. Man lebt ganz unbelastet mit ihnen zusammen, obwohl sie von einer anderen Art abstammen. Kleine Kinder, lassen wir mit ihnen spielen, denn man hat sie noch nie erwischt beim Drogendealen. Das Sozialamt haben sie noch nie betrogen, auf dem Schulhof niemals jemand abgezogen. Schweine! Schweine! Wir singen Schweine! Diese Schweine! Sie handeln nicht mit Waffen oder Frauen, wollen keine Handtaschen und Autos klauen. Sie verlangen nicht, dass man sich für die Großeltern schämt. Es wäre schön, wenn sich so mancher mal ein Beispiel nimmt. Sie randalieren nie, auch nicht zum ersten Mal. Beteiligten sich nie an einer Schlägerei, sondern verhalten sich stets friedlich und meistens still, weswegen sie auch keiner wieder loswerden will. Schweine! Schweine! Wir singen Schweine! Diese Schweine! Sie zahlen keine Steuern, das ist klar, und man füttert sie durch. Auch das ist wahr, trotzdem muss es ja Gründe dafür geben, dass alle so friedlich mit ihnen zusammenleben. Kurz gesagt, sie sind bestens etabliert, das hat jetzt wohl auch der letzte Depp kapiert, denn niemals sah ich die Parole an einem Haus. Mehr Schweinchen raus! Schweine! Wir singen Schweine! Diese Schweine!